Der Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Jeju Shibo zufolge gründeten jüngst verschiedene Kreise und Schichten in der Stadt Gwangju, wie die Bürgerinitiativen und gesellschaftlichen Organisationen, die Organisationen der Studenten und Schüler, die Parlamentarier, Altenberater und Bürger, das Komitee für die Errichtung der Statue vom Friedensmädchen im Stadtbezirk Nord der Stadt Gwangju. Das Komitee beschloss, am 15. August dieses Jahres die Statue vom Friedensmädchen zu errichten und somit die Aggressionsgeschichte des japanischen Imperialismus und die Bedeutung der Befreiung, Spaltung und friedlichen Wiedervereinigung Koreas zu betonen.